das muss man sagen, erst nach dem Kriege von Brunner entwickelten Konzept einer Begriffsgeschichte. Das ist eben doch einfach eine Institutionsgeschichte oder bestenfalls eine Wortbeleggeschichte, aber keine Begriffsgeschichte gewesen. Andere. Ich würde etwas fragen und sagen, es kommt da auf eine zentrale Sache an, auf die Fische und Franziera angekündigt hat. Was dann in der italienischen Historiografie auch auftaucht, aber auch wieder nicht weiterverfolgt wurde, das ist also das Wort Star. Ja. Städte. Ja. Die Frage, die ja immer wieder beschäftigt hat, er hat sich ja durchgesetzt, der ist zwischen ihm und mir auch ein Unterschied, weil ich als Brunner-Schüler, gerade bei Brunner-Schüler, als Land und Herrschaft, also das war vor 1938 und dann ist natürlich der Unterschied zwischen politischen Städten und sozialen Städten. Wir haben damals in Österreich in einem Berge und so weiter, einem Städtestaat. Körper Meyer sind auch Vorstellungen von einem aus der spätromantischen Staat und von einem Städtestaat. Der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer, der Besitzer Wort, dass er auf die Frage, wie die Städte, die Gast gibt es in ihrem Land, Artikel 2, wenn auch Frauen, Artikel 2, der hat die Scherze gemacht hat. Also hier ist das Datenspiel als politischer Stand ganz wichtig, wie das Bruder verwendet hat. Hier scheint das Mitteilungsleben gegenüber noch an dem Begriff des 19. Jahrhunderts festgelegt. Das ist etwas, was wiederhalten muss. Das ist der Bruder, der das ein Klappen und Herrschaft der ersten Kapitel der Bibel an. Das ist also im Mittelalter ein Staat, die Daten angewendet sind. Innerhalb des Aberkriegs möglich. Ja. Das entspricht natürlich nicht der französischen Verhältnisse und nicht der deutschen und den Verhältnissen des 18. Jahrhunderts. Aber in England ist doch etwas, da gibt es zwar keinen Krieg zwischen den verschiedenen Countries, aber doch die weitgehende Selbstverwaltung. Ja. Also wenn ich darauf nur kurz antworten darf oder dazu etwas bemerken darf. Ich glaube, man muss den Mitheiß im hegelschen Sinne verstehen. Das ist sicher seine Geistauffassung, auch seine Staatsauffassung, ist eben ganz hegelianisch geprägt, nachhegelianisch, wenn Sie so wollen. Und da ist der Staat nicht als ein tatsächlich existierendes Gebilde da, sondern als eine Vorstellung, als ein Geist, also eine Idee von Staat, die also in der mittelalterlichen Geschichte existiert hat und an der er nun Realitäten misst. Also insofern hat diesen Staat nicht in erster Linie als ein realisiertes Gebilde gesehen, sondern als eine Vorstellung darüber. Und insgesamt, ich meine, ich habe ja in den letzten Monaten mich etwas näher auch nochmal wieder mit Brunner und Mitheiß dann befassen müssen. Also ich persönlich, der ich ja dann eher der Brunnerschen Idee oder der Brunnerschen Konzeption zuzuordnen bin, habe schwere Bedenken bekommen, ob ich mich in dieser Weise so als Brunnerianer empfinden darf, ohne schwere Gewissensbisse zu kommen, was man also dann in den 30er Jahren liest über die der Kontroverse über Macht und Recht, das ist in der Nicht-Rechtshistoriker-Seite, ich will ja nicht allein von Brunner sprechen, auch von einem Mann wie Kühners, das ist so platte Machtideologie, dass einem übel wird, wenn man sieht, was also dann konzeptionell daraus erwachsen ist. Also das, ich glaube, sollten wir alle, ich werde es jedenfalls weiterhin bedenken, auch als ein moralisches Postulat, hier in dieser, also zumindest diese Möglichkeiten der Brunnerschen Konzeption in ihren moralischen Grenzen zu sehen. Kurz, bitte kurz. Sitzt, wie es da Stein, zu letzterem, also es würde mich sehr wundern, wenn ich diesen letzteren Fehler übergangen hätte, den italienischen Adel insgesamt mit dem Adel anderer Länder gleichzusetzen. Ja, also das ist, ich meine, wobei der italienische Adel selbst nicht eine Einheit darstellt, sondern überaus vielfältig ist. Ich glaube, da müsste man eine extra Tagung drüber machen, um das also differenzierter darauf zu zeigen. Es gibt natürlich auch Adelsfamilien, die durchaus einen Vergleich aushalten, die Nonferrat oder so, könnten durchaus also in gewisser Hinsicht vergleichbar sein. Aber ich glaube, darüber gibt es also keinen Streit. Was also die Frage kapitaler Fehler und trotzdem ausgezeichnet betrifft, so will ich schon meinen, insofern war es ein ausgezeichneter kapitaler Fehler, als ein in der Tradition der deutschen Historiografie angelegter Weg konsequent und intelligent zu Ende geführt worden ist, mit dem Versuch, nun nicht nur deutsche Geschichte zu sehen, sondern über die Grenzen hinaus zu sehen. Sie wissen ja, zumindest im Bereich des Mittelalters, vergleichende, auch nur westeuropäische Geschichte ist nicht vorhanden. Also das Handbuch der europäischen Geschichte, an zwei brauchen Sie sich bloß anzuschauen, das ist zwar eine Buchbindereinheit, ich habe selber daran mitgewirkt. Es ist nicht, im Westen ist noch die Einleitung von Band 1 von Herrn Schiefer, aber Band 2 ist keine Vergleiche. Das ist noch schlimmer. Eine Synthese, eine Addition. Ja, gut. Jedenfalls, das hat er zugleich gemacht, hat also den alten Weg mal konsequent weiterverfolgt, ihn überhöht, ihn weitergesehen und dann aber auch selbst im Laufe seines Lebens die Grenzen auch selbst erkannt. Das ist ganz zweifellos, trotz der Wiederauflage von 1953 ist das sicher so der Fall. Also, mein Gegenbild war ja eben die Regional- und Lokalgeschichte. Ich habe mir einfach nur die Frage aufwerfen wollen, ob auch dieser Weg über die regionalen und lokalen Befunde zu einer neuen Synthese führen kann. Und da habe ich meine bisher, nach dem bisherigen Befunden, meine Bedenken, ob das die Feststellung solcher regionalen und lokalen Befunde an sich ein Wert ist, will ich damit nicht bestreiten, aber es gibt vielleicht noch andere Ziele, die darüber hinaus anzustreben wären. Keine weiteren Fragen, Zeitknappheit, also bitte ich Herrn Röck jetzt anstelle von Herrn Haferkamp, dem wir vielmals dankbar sind, hier Platz zu nehmen. Und gleich diejenigen, die zu Herrn Röck etwas zu bemerken oder ihn etwas zu fragen haben, bitte ich, sich zu melden. Herr Lipp. Ja, wir haben nicht gesprochen drüber. Ich möchte also zwei Fragen stellen. Erstens, ob es sich trotz der Studien von Warburg noch lohnt, dem Problem der Astrologie in der Renaissance nachzugehen, gerade wegen dieser Fresken da in Ferrara. Und die zweite Frage ist, ob bei diesem Klassizismusbild, welches Sie für Burckhardt gerade unter Bezug auf Raphael entworfen haben, ob da auch eine intensive, erneute Lektüre von Vasaris Künstlerleben mitvermittelt hat oder ob es ein direkter Zugang ist, den sich sowohl Warburg wie Burckhardt zu den großen Meistern geschaffen hat. Ja, vielleicht zur ersten Frage. Ich glaube, dass es ohne Zweifel auch unabhängig von Warburg bis zum gewissen Grade jedenfalls heute viele Versuche gibt, sich etwa in der frühen Neuzeit mal mit der faktischen Bedeutung der Astrologie auseinanderzusetzen, also etwa die Frage aufzuwerfen, inwieweit war dieser wirkliche Glaube an die Astrologie für Leute wie Wallenstein wirklich Handlungsrichtschnur oder inwieweit war es eigentlich nur so, dass man hier die eigenen Handlungen rechtfertigen ließ. Ich glaube schon, dass es da Ansatzpunkte gibt, die auch aus dem Blickwinkel der Warburgschen Forschung wichtig sind, die auch wichtig sein könnten für die Kunsthistoriker. Also zum Beispiel etwas, was hier wenig gemacht wird, dass man sich mal Gedanken darüber macht, inwieweit zum Beispiel astrologische Erwägungen bestimmte künstlerische Formen bedingt haben. Also ich weiß jetzt zufällig davon, dass eine Doktorarbeit, die Sie wahrscheinlich alle nicht kennen, von Peter Schiller, sehr abgelegen publiziert, nachzuweisen versucht, dass die Villa Rotonda von Palladio aufgrund einer astrologischen Beobachtung so gebaut wurde, wie sie gebaut wurde und eigentlich ein verkapptes Mondobservatorium darstellt. Da würde ich gerne einen kleinen Moment unterbrechen. Sie gehen ganz eindeutig aus, Herr Lill, so hatte ich den Eindruck, und Herr Röck hat das befördert, davon, dass man Astrologie und Astronomie unterscheidet. Astrologie und Astronomie sind eine Wissenschaft, und zwar eine Wissenschaft, und wenn man sich mehr beschäftigen würde mit der Geschichte, jetzt sage ich, der Astronomie in Mittelalter und Neuzeit, würde man dazu kommen, dass das Mittelalter und die frühe Neuzeit vor 1584 sehr viel bessere Kalenderreformen angeboten hätten als die von 1584 war, unter der wir heute noch leiden. Also da ist viel zu erforschen, bloß mangeln den meisten Leuten die nötigen Kenntnisse. Mir auch. Bitte. Ja, nun auch Kepler hat ja bekanntlich nicht, da hat ja Astrologie betrieben und war Astronom zugleich. Also das sollte hier nicht bestritten werden und ist ja auch eine bekannte Tatsache. Die zweite Frage, wo der Klassizismus Burckhardts herkommt. Also natürlich ist Vasari da sehr wichtig, wobei Vasari natürlich die Tendenz hat, sich selbst für den Gipfel der Kunst manchmal zu halten. Das hat das wohl nicht so befördert. Aber selbstverständlich ist auch ein zweites, würde ich auch sagen, ist bei Burckhardt sicher nicht von Vasari her zu erklären. Bei Vasari ist ja der große Held Michelangelo. Und für Burckhardt ist die Größe Michelangelos etwa von der Qualität wie die Größe Napoleons. Also eine etwas seltsame Größe, die ihm unheimlich ist. Und ich glaube, wenn man Burckhardt in den Verdacht bringen oder vom Verdacht befreien wollte, dass er diesem Renaissancismus à la Gobineau oder Nietzsche das Wort geredet hat, dann müsste man eigentlich nur mal genau die Passagen Michelangelo lesen. Ich darf es vielleicht auf ein Zitat zusammenbringen. Er sagt, Michelangelo macht etwas Gedämpftes, Ungeheures und nicht etwas Erhöhtes, Menschliches. Also damit ist dieser Abstand zu Vasari wieder gegeben und zum Michelangelo-Bild Vasaris. Aber dass hier eine ganz wichtige Quelle vorliegt, das ist kein Zweifel. Ein weiteres ist wohl die bei beiden gemeinsame Tradition, also eine abendländisch von Goethe, Winckelmann und so weiter herkommende Tradition, die eigentlich noch ganz dem 19. Jahrhundert angehört, bei Warburg immer noch, bei Burckhardt, der gehört ja selbst dem Jahrhundert an, nämlich in der Kunst und in bestimmten Artikulationen der Kunst so eine Art Pseudo-Religion oder Ersatzreligion zu sehen. Und da eignet sich natürlich Raphael in ganz besonderer Weise. Das ist klar anders als Michelangelo. Augenblick, Herr Lönner hat sich erst gemeldet. Pardon. Hier bitte. Ich möchte eigentlich nur eine Zusatzbemerkung zu dem Klassizismus von Burckhardt machen. Ich glaube, der hat seine Besonderheit auch dadurch, dass er wächst aus einer Auseinandersetzung mit dem Historismus des 19. Jahrhunderts. Es gibt da eine Briefstelle Burckhardts, in der er schreibt, ich bin zufrieden, dass ich jetzt wieder wage, ganz entschiedene Urteile zu äußern. Und aus vielen Äußerungen lässt sich Ähnliches entnehmen. Burckhardt sieht sich gegenüber einer Unmasse von geistigen Erzeugnissen der vergangenen Jahrhunderte und findet diesen gegenüber nur einen festen Standort, in dem er sich seiner, ja wie soll ich sagen, Eingebung folgend einen Maßstab wählt, gegenüber von dem er dann andere Erscheinungen abhebt, sie auch zwar nicht verneint, aber doch für sich als weniger wichtig hinstellt, mit dem Zusatz, das ist sozusagen das Zugeständnis an das 19. Jahrhundert, es können andere Forscher kommen, die andere Perspektiven haben und dadurch andere Seiten der Phänomene in den Blick bringen. Vielen Dank. Herr Van Ruschka. Bitte, Sie etwas fragen, weil ich Marco viel zu wenig kenne und Sie sagen ja selbst, er hat ja fast sehr wenig geschrieben. Und nun gibt es, gab es und gibt es zwischen den deutschen und den italienischen Kunsthistorikern einen ganz großen Unterschied, der in jüngster Zeit auf einmal nicht mehr da ist. Und ob da Warburg eine Rolle gespielt hat. Bis zum Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus, also jetzt müsste man die anderen Venturi nennen, haben sich die italienischen Kunsthistoriker aus begreiflichen Gründen, weil sie es immer, wie der Mark Twain sagte, mit 250 Kruzifixen und 8000 Madonnen und 3000 Taufen Christi zu tun hatten, mit dem Gegenstand überhaupt nicht beschäftigt. Das heißt, es war völlig egal, was er gemalt hat, aber wie er es gemalt hat, es war also rein eine Analyse der künstlerischen, also Licht, Schatten, eine vertikale, senkrechte und so weiter. Bei der deutschen Kunstgeschichte fängt schon etwa, also vielleicht bin ich da auch etwas einseitig, bei Hans Sedlmayr fängt an, die Strukturanalyse, dass man etwa ein Bild wie die berühmte Schilderkunst oder der Maler und sein Modell von Vermeer ein ganzes Semester hindurch analysiert und dann draufkommt, dass es im Verhältnis der Farben, in den Linien und so weiter ein Thema ist, das gleichzeitig dieses Thema des Bildes ist, nämlich das Gegenüber von Maler und Gemaltem und dann wieder auch die Symbolik der Niederlande. Das heißt, dass also der Gegenstand eine ganz wesentliche Rolle spielt und dass hier die Ikonografie oder Ikonologie, also darüber kann man ja streiten, nun eine ganz entscheidend ist und man eigentlich zuerst einmal fragen soll, halt, was stellt denn das Bild dar und was will der Maler in so und so vielen Fällen mit diesem Bild sagen? Und soviel ich das sehe, ist das in Italien dann auf einmal sehr spät, also noch vor 20 Jahren haben die deutschen Kollegen immer gesagt, ja, die Italiener, die interessiert das überhaupt nicht, die interessiert nur der Stil, die interessiert nur, also Licht, Dunkel und so weiter, die interessiert, was dargestellt wird, interessiert sie überhaupt nicht. Und dann auf einmal kam das, und ich glaube, mit Carlo Ginzburg, mit seinen Betrachtungen über Piero della Francesca, zumindest ist das das erste Mal, dass mich das ganz angesprungen hat, kommt auf einmal die Ikonografie ganz wuchtig herein. Welche Rolle spielt bei diesem Prozess? Es ist sozusagen ein Nachhol- und gleichzeitig Überholprozess, den die italienische Kunstgeschichte gegenüber der österreichischen, also der nördlich-alpinen der deutschen Kunstgeschichtsschreibung betrifft. Hat Warburg da eine Rolle gespielt? Ich habe den Eindruck, ja. Ich glaube, er hat eine ganz große Rolle gespielt, aber auf einem verschlungenen Weg. Die deutsche Kunstgeschichte fällt ja ab 1933 aus. Die geht nach Amerika, also im Laufe des Dritten Reiches. Die großen Namen Sedlmayr ist eine Ausnahme. Und, aber die wirklich bedeutenden, ganz großen Namen, mit wenigen Ausnahmen, sind ja ins Exil gegangen. Also Panofsky, Sachsel, Gombrich und so weiter. Also da könnte man viele Namen jetzt aneinander reihen. Und so geht das ein Umweg, bis es wieder rezipiert wird. Ich glaube, das ist also die Rezeption Warburgs in der Kunstgeschichte ist weltweit und hat eine ganz große Bedeutung. Wollte ich auch in meinem Referat eigentlich etwas ausklammern, weil das wäre ein ganz großes Thema. Mein Plädoyer war eigentlich mehr, ich glaube schon, dass es immer noch ein Plädoyer sein kann, zumindest unter Neuhistorikern, sich mit den Ansätzen aus dem Blickwinkel auseinanderzusetzen, was können wir als Historiker, auch Ginsburg ist ja Historiker, ist nicht Kunsthistoriker, was können wir damit anfangen? Und das nun konkret auszuführen, wäre nun ein weiteres Referat, also was der Historiker mit Warburg machen kann. Herr Schieder, und das vielleicht als Letzter. Herr Schieder, bitte. Ja, Sie müssen schon herkommen. Hilft nichts. Ich fand das eigentlich auch den faszinierendsten Aspekt an Ihrem Vortrag, dass man sich fragen sollte, ob und in welcher Weise dies methodisch in der Geschichtswissenschaft die Ikonologie oder diese Methode anwendbar ist. Ich habe nun aber doch gewisse Fragen dazu gehabt die ganze Zeit, weil ja doch diese Methode in der Kunstgeschichte, jedenfalls in Deutschland, merkwürdige Blüten hervorgebracht hat, die jetzt heute dazu führen, dass man eben eigentlich davon immer mehr abrückt, und zwar auch gerade unter dem Gesichtspunkt, dass man historisch-kritische Methoden anwenden müsse. Denn das Problem, auch in dem berühmten Aufsatz, in dem Sie ausgegangen sind, ist ja doch, dass diese ikonologische Methode sich nicht der schriftlichen historischen Quellen in dem Maße bedient, wie wir das tun. Sie sehen das jetzt als eine denkbare Ergänzung im Hinblick auf Mentalitätsgeschichte. Man kann es ja aber auch umgekehrt sehen und kann sich fragen, ist das wirklich dienlich für uns, diese Methode anzuwenden? Und was kommt dabei heraus? Denn auch in der Mentalitätsgeschichte, wie sie betrieben wird, ist ja vieles außerordentlich problematisch, nicht? Und ist dies ein Zugewinn? Und in welchem Sinne wäre es ein Zugewinn, wenn man vielleicht auf eine gereinigte Methode zurückgeht, wie sie Warburg selbst vorgeschlagen hat und wie sie da nicht sich weiterentwickelt hat? Das ist natürlich völlig richtig, dass die Ikonologie in einer Weise Blüten treibt, dass man eben wirklich nur noch die Bedeutung des letzten Blümchens auf der Kreuzigungsdarstellung zu ermitteln versucht und das ganze Herbarium am Schluss zu einem Weltbild zusammenbindet. Also das meine ich auch nicht damit, sondern man hat ja bei diesen ganzen Versuchen vergessen, dass Warburg ja im Grunde bei diesen ganzen verstreuten Aufsätzen von einem kohärenten Konzept ausgeht, das uns vielleicht in vielem heute zeitgebunden und auch an die Person gebunden erscheint. Und dieses Konzept hat eigentlich sehr wenig letztlich mit kunsthistorischen Fragen nur noch zu tun, sondern das ist ein Konzept historischer Anthropologie. Und hier liegen mir meiner Auffassung nach Ansatzpunkte, wo man weiterkommen kann, und zwar nicht allein in der Frage, was war der Mensch des 15. Jahrhunderts, das ist sehr hochgegriffen, sondern in der Antwort, in der Methodik, die Warburg gibt. Und es gibt ja sehr überzeugende Versuche, dem etwas näher zu treten. Ich habe als den mich überzeugendsten Michael Baxendale genannt. Man könnte natürlich auch andere wie Millard Mace oder solche Forscher nennen, die zum Beispiel aufgrund ganz stringenter Quellenanalysen, und zwar schriftlicher Quellen ebenso, wie abgebildeter Quellen, man denkt ja an das berühmte Straußenei auf der Madonna in der Brera von Piero della Francesca, wo man eben über die Symbolik der Bilder Denkweisen näher tritt, die selbstverständlich von historischer Relevanz sind. Letzter Satz, weil ich weiß, dass die Zeit knapp ist. Es darf natürlich nie so weit kommen. Man erlebt es immer wieder, wenn die großen flammenden Plädoyers für die Kunstgeschichte als Hilfswissenschaft der Geschichte kommen, dass wir am Schluss nur mittels kunsthistorischer Methoden Dinge illustrieren, die wir ohne dies schon wissen. Also das sollen wir nicht tun, sondern man sollte, und da bieten die Ansätze, die wir bei Warburg sehen, nach meiner Überzeugung, ich muss es so stehen lassen, manche Anregungen, denen die Neuzeithistoriker auch sich mal etwas stellen sollten. Und ich bedanke mich vielmals, würde sehr gern ein Wort noch hinzufügen, dass, was Herr Röck uns erzählt hat, galt also für Kunsthistoriker und für Historiker. Und die Kunsthistoriker und die Historiker haben eine verschiedene Tendenz, weil sie verschieden alte Disziplinen sind. In der Kunstgeschichte besteht der Fortschritt darin, dass man mehr weiß als die Vorgänger. Und infolgedessen wird mit Sorgfalt immer mehr Wissen erworben. In der Geschichtswissenschaft sind wir, glaube ich, inzwischen an dem Punkt, dass der Fortschritt darin besteht, dass wir weniger wissen als unsere Vorgänger, aber das Wenigere wissen wir besser und genauer. Und diese zwei verschiedenen Grundeinstellungen sind sehr schwer übereinzubringen und bei jeder praktischen Zusammenarbeit mit Kunsthistorikern, und ich muss gestehen, da spreche ich ein bisschen aus Erfahrung, treffen diese zwei Prinzipien aufeinander und da muss man sehr vorsichtig versuchen, wie man sozusagen in Gleichschritt kommt, statt dass das eine Pferd den Wagen vor und das andere ihn zurückzieht. Aber das ist also nur eine allgemeine Bemerkung. Jetzt Prosperi. Grazie, Professor Röck. Professor Prosperi. Interventi. Professor Lill. Fare una brevissima aggiunta. La ringrazio tra tante altre cose degli accenni che lei ha fatto all'amicizia tra Cattimori e Iedin, il nostro padre fondatore. Ricordo da tanti colloqui privati e anche dal Lebensbericht di Iedin che lui racconta di Cattimori come di uno dei suoi più stretti interlocutori negli anni italiani. Forse si potrebbe persino parlare di una amicizia fino a quel bivio che vedeva poi Cattimori in tutta un'altra collocazione politica. No, no, è continuato anche dopo. Sì. Ah, no, Anzi. Noch mehr. Ma scusa. No, credo che sia esattamente questo che anch'io avrei detto. Erano tutte e due molto fieri di aver superato questa barriera ideologica. Sì. Una volta parlato di questo, non c'è stato. Sì, il Lebensbericht purtroppo è una fonte tarda e non ci dice esattamente di cosa parlassero in quegli anni a Roma Iedin e Cattimori, ma certo è un accenno interessante. Interessante anche questa sottolineatura che fa Iedin della vecchiaia Cattimori che sembrava molto vecchio. Cattimori si invecchiava molto nell'aspetto perché si prestava una maschera accademica volutamente demodé. C'era un gioco, strano gioco del personaggio, col quale però riusciva anche a trasmettere un'idea alta dell'università, del mondo accademico e anche un alone svizzero-tedesco. Io nella redazione forse avrei dovuto sottolineare di più, qualcuno me l'ha fatto presente, questa distinzione fra storiografia svizzera e storiografia tedesca, perché effettivamente l'accesso la novità per Cattimori è la storiografia svizzera, sono gli incontri di Basilea, è da qui che parte il suo movimento attraverso la Germania, come studioso di storia della riforma. Fermo restando questa straordinaria ricchezza della sua conoscenza, della produzione tedesca, ricchezza che si è tradotta poi in una biblioteca straordinaria. Coincide con il suo discorso complesso, come tutto quello che, come un discorso che vada al di là di ciò che dicono i documenti e entri nell'interiorità delle persone, soprattutto in una interiorità complessa come quella di Elio Cantimori, che non per niente è stato il grande studioso dei processi di simulazione e di dissimulazione che noi conosciamo. Per quanto riguarda il rapporto con Iedin, credo di poter dire che sia un rapporto che è nato in Italia, che si è alimentato in anni in cui la presa di posizione politica di Cantimori era effettivamente una presa di posizione palese, convinta. Sono gli anni in cui Cantimori si entusiasma per Gramsci, sono gli anni del Cantimori studioso del marxismo, annotatore, traduttore, annotatore straordinario del manifesto del Partito Comunista. Quindi credo soprattutto che l'uso della dimensione accademica come dimensione alta nel rapporto con gli altri servisse a Cantimori per comunicare quella che era stata la sua esperienza di avvicinamento alla storia, che è un'esperienza che si consuma per l'appunto negli anni intorno al 33-34 come scoperta del piacere della ricerca storica, qualcosa che non è riducibile ai presupposti, che non è riducibile al desiderio, alla propaganda, alle intenzioni politiche, ma che ha una sua logica, una sua ricchezza. Scoperta che Cantimori volle addebitare allora all'insegnamento di Croce per trovare un referente che fosse diverso da Gentile e dall'idea della riduzione, diciamo, della storia alla filosofia e della filosofia pensiero soggettivo nel presente, insomma, ma che però fu un'avventura di studioso, fu soprattutto questo, credo, fu la scoperta di una vocazione allo studio della storia che poi ha sempre servito effettivamente a Cantimori nei momenti di crisi e di difficoltà di lettura del presente per tornare a cose che più gli piaceva. Io sottolineerei molto anch'io, se mi è permesso, questo aspetto, cioè non che il Cantimori fosse dominato da queste crisi, ecco, ma era così e per questo reagiva da intellettuale alle crisi, ecco, cioè non è che per esempio il 1956 non abbia pesato su Cantimori, ma il mio contatto con lui era per esempio incominciato nel 1954, in età in cui non c'era ancora né la condanna di Stalin né l'Ungheria, eppure da lui mi aveva mandato Iedin e viceversa, ecco, adesso non mi ricordo più chi mi abbia mandato da uno all'altro ma certamente era una situazione che è continuata poi con le sofferenze del 56 eccetera, ma innestata in questa sua intellettualità, insomma, che in fondo era un uomo in crisi continua, se vogliamo dire, ma in crisi come intellettuale, insomma, ecco, direi. Che forse andrebbe fatto è quello di Don Giuseppe De Luca, ma Luisa Mangoni, che è qui presente, mi toglie la possibilità di fare questo nome senza citare lei. Ecco, allora adesso la richiamiamo. Il professor Lone, poi chiamata d'ufficio, Marisa. No, scherzavo, ma insomma. Ich habe mich etwas mit Benedetto Croce befasst und habe dabei besonders bewundert seine Haltung, Benedetto Croce, die Haltung von Benedetto Croce in der Verbindung von Geschichtswissenschaft, Geschichtsphilosophie und politischem Engagement. Wenn ich die heutige Diskussion über italienische Geschichtswissenschaft unter dem Faschismus betrachte, manche Beiträge, dann bin ich eigentlich erstaunt, dass die historiografische Reflexion ganz im Vordergrund steht und die politische Stellungnahme sehr zurücktritt, fast nicht erwähnt wird. Dies ist mir besonders aufgefallen in dem Beitrag von De Felice in dem Sammelband über das Convenio über Chabot. oder Entschuldigung, vielleicht irre ich mich, kann auch eine Äußerung über Wolpe gewesen sein, Jacchino Wolpe. Man findet aber an vielen Orten, dass dieser Gesichtspunkt, dass einmal ein Historiker eine geschlossene Haltung eingenommen hat, historiografisch und politisch, dass dem gegenüber manche Historiker stehen, die historiografisch reflektiert haben, wohl auf hohem Niveau, aber damit keine politischen Konsequenzen verbunden haben. Darin finde ich doch etwas Bemerkenswertes. Es entfällt damit etwas, auch die Möglichkeit, die Gestalt von Croce zu kontrastieren mit der Haltung deutscher Historiker, von den meisten man ja sagen kann, dass sie historisch, dass sie reflektiert haben, historiografisch, aber keine politischen Konsequenzen aus ihrer Reflexion gezogen haben. Wenn Sie zu diesem Komplex von Fragen etwas sagen könnt. Non so se ho capito bene la domanda. Il centro della mia domanda è la posizione politica degli storici italiani in confronto al. Sì, che cosa si può ricavare dal sul piano storiografico, dalle loro posizioni politiche? Come si dice, è una diversità molto grande tra Croce e questi altri storici che perlomeno hanno un posto un po', come si dice, non di decisione in contrario. È un capitolo intero di storia della storiografia che forse è stato anche tentato, lei ha citato il nome di De Felice. Ecco, io non vorrei, non credo di averne né il tempo né gli strumenti per affrontare un tema di questo genere. Il problema per la storia della storiografia italiana negli anni 30 mi pare quello di effettivamente di filtrare le posizioni politiche, di decodificare in termini politici le ricerche, gli indirizzi storiografici, senza per questo dimenticare la relativa autonomia della ricerca, senza anche dimenticare che in fondo allora, per fortuna, mi sembra il percorso di chi si impegnò politicamente e il percorso di chi continuò a studiare si divisero l'uno dall'altro. Penso a nomi che sono scomparsi dalla storia della storiografia. Per esempio, ecco, e che sono rimasti, che sono stati invece molto importanti nella storia politica. Però sì, mi pare un problema forse troppo vasto perché io possa tentare di affrontarlo. Apertura di capitolo, credo, perché è un capitolo enorme. No, adesso se la professoressa Mangoni voleva parlare di qualcosa, se no. Chiudiamo la discussione perché ormai passiamo poi alle relazioni del pomeriggio, sì. Ma se ci puoi dire qualcosa su queste tematiche, credo che ci faresti un regalo, appunto. È uscito appunto pochi mesi fa il libro su Don De Luca della professoressa Mangoni, dell'editore Inaudi, ecco, per cui tutto un mondo è sconosciuto. Non interverrò su questo, ma solo per dire che forse il passaggio alla filologia può essere esteso. Dal discorso di Cantimori a un percorso di intellettuali o storici tra la fine degli anni 30 e gli inizi degli anni 40. Non citerò De Luca, ma uno storico antico, Antonio Lapenna, che su Società nel 45 richiamava il bisogno di filologia come uno degli elementi chiave di una nuova generazione di intellettuali. E invece, molto rapidamente, forse per il rapporto Cantimori-Iedin e Fèvre, non sarebbe inutile ricordare i due interventi di Cantimori su Società su Yedin, che è un intervento molto complesso, in cui la fuoriuscita dalla controversia è l'elemento di grande merito dato a Yedin, e per altri aspetti però ci sono, mi sembra, anche degli elementi critici interessanti. Molto più critico il discorso su Fèvre e sull'ambizione di una storiografia francese, se non ricordo male l'espressione, è di conoscere il cuore degli uomini o di raccontare il cuore degli uomini, che è un dato che Cantimori richiama Droysen per dire che il saggio Droysen diceva è impossibile per lo storico.